Nimmst du die Kiste hier mit den Büchern? Ja klar, aber die linke Hand habe ich noch frei. Hier sind die Schuhe, gut. Die Kaffeemühle bleibt hier? Ja sicher, die ist sowieso schon verrostet. Die Kleider und Mäntel aus dem Schrank habe ich aufs Bett gelegt. Die haben in keinem Koffer Platz, die muss man hängen. In Ordnung. Hast du das Bettzeug? Ja. Dann lass den Vierkantschlüssel im Wandschrank einfach stecken. Wer weiß, ob den noch jemals jemand braucht. Das kann mir doch egal sein. Warst du im Keller den Strom abstellen? Das Wasser? Nein, lieber nicht, falls der Gärtner doch wieder auftaucht. Und die Fensterläden im Badehaus schließen. Ich gehe gleich. Aber das Paddelboot lässt du. Ich habe Bescheid gesagt. Die Pächter können sich's nehmen, wenn sie wollen. Die Handtücher, was soll ich damit? Verschenk sie, wenn du sie nicht brauchst. Hilfst du mir mit der Lampe? Mehr geht nicht rein. Wahrscheinlich hast du recht. Als sie auszog, gehörte das Haus noch ihr und ihrem Vater. Denn verkaufen durften sie es nicht, solange über den Besitz noch nicht befunden war. Es gehörte ihr und ihrem Vater und das Telefon ging noch. Strom und Wasser wurden zwar abgestellt, als der Investor, dem ihr Vater die Spekulation mit dem Grundstück überlassen hatte, seine Umbauarbeiten abbrach und das Haus sich selbst überließ. Aber wäre sie wiedergekommen, hätte sie alles mit wenigen Handgriffen wieder in Gang setzen können. Erst viel später rief ihn dieser Investor noch einmal an und bat ihn, die Erde auf dem Weg vor dem Haus aufzugraben und das Stromkabel zu zerhacken, auch die Wasserleitung zu unterbrechen, damit ihm nicht noch Kosten entstünden, falls jemand auf die Idee käme, sich einzunisten in dem leerstehenden Haus. Nur die Telefonleitung ließ er unangetastet, denn die hatten sich die Unterpächter noch mit Erlaubnis ihres Vaters bis in die Werkstatt gelegt. Mit solchen Arbeiten hatte er sich auf den Grundstücken rings um den See in den letzten Jahren manchmal etwas dazu verdient. Pfusch nannten sie früher die Schwarzarbeit, ungenehmigte Anbauten. Jetzt hieß Pfusch meistens das Stilllegen oder der Abriss. Zuvor hatte er auf Wunsch des Halbbruders von Daniel auch vor Daniels Bungalow den Sandweg aufgegraben, die Stromleitung zerhackt und die Wasserleitung unterbrochen. Nach dem Brand des Schmelinghauses hatte er bei den Aufräumarbeiten geholfen. Das Grundstück war nach dem Brand plötzlich sehr billig gewesen, aber für ihn noch immer nicht billig genug. In seinem Alter hätte es sich ohnehin nicht gelohnt, ein unbebautes Grundstück zu kaufen, und Erben hatte er auch nicht. Der nächste Sturm wird die Folie wieder herunterreißen, weil man ins Stroh hinein und einmal nicht nageln kann. Das, was er da am Dach des Badehauses mit ein paar Schnüren befestigt, ist wirklich Pfusch, denkt er und zieht die Schnüre fest. Wenn über sein eigenes Haus die Entscheidung gefallen ist, denn auch dafür hat schon jemand einen Antrag auf Rückübertragung gestellt, wird er sich eine kleine Wohnung in der Kreisstadt suchen, mit Fernheizung, günstigen Einkaufsmöglichkeiten und nicht zu teuer. Der Gärtner. An den Winterwochenenden, wenn sie zum Eislaufen kommen, sehen die Unterpächter die Spuren des Gärtners im Schnee. Vom Gästezimmer gehen sie aus und führen mal hierhin, mal dorthin, quer über die beiden oberen Wiesen und auch zum Vorgarten hin durch das Tor. Aber, wie man an den Abdrücken sehen kann, ist keiner der Wege öfter begangen als einmal. Wenn sie dem Gärtner begegnen, was selten geschieht, fragen sie ihn, ob er vielleicht etwas brauche, was sie beim nächsten Besuch mitbringen könnten. Frisches Brot vom Bäcker im Dorf, Eier, Nudeln, Obst oder Getränke. Aber der Gärtner dankt immer nur, schüttelt den Kopf und geht seiner Wege, einen kalten Zigarrenstumpen im Mund. Im Dorf wird erzählt, die Unterpächter hätten nach dem Fall der Berliner Mauer das echte Meißner an Westler verscheuert. Im Dorf wird erzählt, der Gärtner ernähre sich schon seit längerer Zeit nur von Schnee. Als die Hausherrin aus Berlin kommt, um das Haus für den Investor zu räumen, ist der Gärtner nicht da. In seinem Zimmer stehen wie sonst Tisch, Stuhl und Bett. Einige Kleidungsstücke sind über Haken geworfen. In der Ecke stehen die Gummistiefel. Nur der Gärtner selbst ist nicht da. Die Unterpächter wissen auf die Frage, wo er denn sei, auch keine Antwort. Auch sie seien ihm schon länger nicht mehr begegnet. In letzter Zeit sei ihm das Gehen immer schwerer gefallen, besonders hangabwärts. Ob ihm vielleicht etwas passiert sei? Nein, sagen die Unterpächter, das glaubten sie nicht. Gemeinsam mit der Hausherrin und ihrem Freund aus dem Dorf suchen sie das ganze Grundstück noch einmal gründlich ab, schließlich sogar das Ufer. Dass er sich nicht im Haus aufhält, ist jedenfalls offensichtlich.